Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Immanuel, Gott mit uns. Ich bin Janina, ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, weil heute geht es um das Thema Gebet und wie man beten kann, um wirklich Ergebnisse zu sehen. Und ich habe jemanden hier, der sich mit dem Thema Gebet richtig gut auskennt, und das ist mein Papa, Andreas Herrmann. Schön, dass ich wieder da sein kann. Ja, ja, schön, dass du da bist. Du bist mein Papa, du bist mein Vorbild, du bist Gründungspastor der Move Church im internationalen Heilungsdienst. Ganz, ganz viele Dinge, wo du ein absoluter Segen drinne bist und du weißt, wie man betet. Danke, danke. Und deswegen sitzt du hier. Ja. Und ja, ich würde sagen, wir steigen direkt in das Thema ein. Wir quatschen nicht drumherum. Legen wir los. Genau. Ja. Ich quatsch gerne manchmal drumherum, aber jetzt starten wir. Wenn man sich jetzt das Thema Gebet anschaut, dann ist es ja so, dass die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die haben Jesus gebeten, ihn eine Sache beizubringen. Und das war nicht irgendwie blinde Sehen zu machen, lass sondern das Kirchtürme war... Lass uns Kirchtürme bauen, genau. Oder wie sammeln wir besser Kollekten ein, oder diese Dinge hat er ihnen nicht beigebracht. Genau, ja. Sondern sie haben gefragt, lehre uns zu beten. Ja. Warum? Warum wollten die ausgerechnet das? Also ich denke mal, wenn ich ein Jünger gewesen wäre damals und hätte Jesus so gefolgt, wäre ihm gefolgt, hätte gesehen, wie er blinde Augen öffnet, wie er übers Wasser läuft, wie er den toten Lazarus zum Leben zurückholt, wie er Stürme stillt, wie er Tausende mit einem Brot speist, wie er Wasser in Wein verwandelt, hätte gesagt, lehre mich, Wasser in Wein zu verwandeln oder lehre mich, Tote aufzuerwecken oder zeige mir, wie machst du das? Du sprichst mit Vollmacht und Autorität und das passiert einfach. Wie machst du das? Und das hätte mich interessiert. Aber ich denke, das liegt an einer Sache. Und zwar, die Jünger haben verstanden, dass Jesus etwas im Verborgenen gemacht hat, was eine Auswirkung hatte. Und es heißt ja, dass seine Gewohnheit war, früh morgens, zum Beispiel als es noch dunkel war, im Gebet zu sein, an einsamen Orten. Und er hat Stunden verbracht. Und wenn es heißt, als es draußen noch dunkel war, wenn ich in Israel bin, dann ist es um 4 Uhr noch dunkel. Es ist, wenn's um 4 Uhr an, dann irgendwann langsam mal ein bisschen heller zu werden. Er hat Zeit verbracht, bis dann, bevor der erste Hahn gekräht hat, bevor die Leute die Sachen auf den Markt gebracht haben, war er schon Stunden im Gebet. Und dann legt er einem Blinden die Hand auf und er ist sofort geheilt. Also das ist für mich eine interessante Relation. Und die Jünger verstanden, das, was er im Verborgenen macht, hat eine öffentliche Auswirkung. Das, was er da im Gebet, im Stillen macht, das öffnet hier den Himmel für das Übernatürliche. Das, was er dort macht, verändert unsere Welt. Also müssen wir uns mit dem auseinandersetzen, was wirklich bewegend ist und was wirklich etwas einen Unterschied macht. Und sie haben verstanden, das ist Gebet. Ja. Ja, und Jesus hat sich ja wirklich auch Zeit dafür genommen. Weil wenn man mal schaut, ne, nach der Speisung der 5000, könnte man sich vorstellen, okay, jetzt wird gefeiert, oder es wird einfach mal relaxed, es wird einfach mal geschlafen. Aber was macht Jesus? Er schickt die Jünger weg, um zu beten. Ne? Ja. Das heißt, er schafft den Raum, um mit dem Vater diese Beziehung zu haben, aufzufangen. Das Interessante ist an der Stelle, dass er morgens gebetet hatte, früh, dann hat er die Speisung der 5000 und irgendwie schaut er, wenn man den Text liest, Jungs, ab in die Boote, macht, dass ihr wegkommt. Eigentlich würde man so als 15 Mitarbeiter eine kleine Dreamteam-Party, wir haben jetzt gerade ein großes, tolles Event gehabt, aber nein, er ist innerlich unter Druck förmlich und er möchte sich der Jünger entledigen. Warum? Weil er Zeit verbringen will im Gebet. Und ich vermute einfach, das hat damit zu tun, auf der einen Seite die seelischen Akkus, die emotionalen Akkus, die spirituellen Akkus. Ja, wenn mein Handy leer ist, dann muss es in die Ladestation. Und er sagt, ich muss in die Ladestation. Heiliger Geist, komm, erfüll mich. Komm mit deiner Präsenz. Und das ist das eine. Und dann das andere ist, ich muss im Flow mit dem Geist Gottes sein, mit dem Heiligen Geist. Ich muss aber auch im Dialog sein mit dem himmlischen Vater. Und da passieren dann die Dinge. Und das Interessante ist ja, danach läuft er über das Wasser. Er brauchte wieder Power. Nur normalerweise würde, wir sagen mal, unser Fleisch, unsere Natur sagen, Jungs, ich mache ein Nickerchen im Boot, rudert mal rüber. Ja? Das hat wahrscheinlich sein Körper danach geschrien. Aber sein Geist sagte, nein, ich bleibe bei der 1A-Priorität. Das ist das Rückgrat meines Dienstes. Ohne Gebet, ohne diesen Lebensnerv geht es nicht. Und das mit dem Akku ist ein gutes Bild, weil wenn ich mein Handy auch nur 5 Minuten lade, wenn es schon fast am Abstützen ist, komme ich auch nicht so weit. Das heißt, wenn ich irgendwie nur 5 Minuten bete, im Umkehrschluss heißt es auch, brauche ich mich auch nicht zu wundern, wenn jetzt nicht ich durch die Gegend gehe und mein Schatten, der auf die Leute fällt, die Leute nicht heilt, sondern dass da überhaupt nichts passiert. Ne? Das heißt also, dass auch schon diese, dass da schon eine Korrelation besteht mit der Intensität oder auch mit der Zeit, die ich im Gebet verbringe und mit dem Output, den man danach auch sieht. Auf jeden Fall. Also wenn man zum Beispiel mal schaut, Jesus kommt an einen Ort und da kommt dieser Mann aus dem Friedhof, also ich würde mal sagen der Urgroßvater der Grufti-Bewegung, ziemlich dämonisiert, sagt die Bibel. Also auf jeden Fall, der war richtig crazy und hüpfte auf dem Friedhof rum und hat die Leute verschreckt und hatte selbstzerstörerische Zwangsimpulse. Und dieser Mann, Jesus spricht ein Wort und der Mann ist befreit. Das heißt, da war eine Legion von dunklen Mächten in ihm drin. Und dann, er hatte schon Stunden gebetet. Und was machen wir? Wir beten 5 Minuten und benutzen eine Legion Worte, um ein Problemberg hinwegzubringen. Und es funktioniert nicht. Ja. Und hier ist einfach das Geheimnis. Und das haben die Jünger erkannt. Also Gebet ist wirklich eine zentrale Geschichte. Der Schlüssel dafür ist, dass viele Dinge bewegt werden können hier auf der Erde. Ja. Und wenn das jetzt so eine zentrale Geschichte ist, die einfach so viel auf der Erde bewegt, dann wäre ja der Umkehrschluss eigentlich, dass die Gebetsveranstaltungen in den Gemeinden die Gemeindeveranstaltungen sind, wo alles aus den Nähten platzt, ne, wo die Leute anstehen. Aber wenn man jetzt mal schaut, die Gebetsversammlungen sind dann eher so die kleineren Veranstaltungen, dann ist ja die Frage, woran liegt das? Ja, es ist erstmal, wenn man überlegt, es ist wirklich, also müssen wir mal unterstreichen, die 1A-Top-Priorität von Jesus ist, hey, Gebet. Und die Gebetsversammlungen sind definitiv die kleinsten. Da stimmt etwas nicht. Ja. Und es ist ja auch interessant. Es wird über nichts mehr geredet wie über das Gebet und weniger praktiziert. Ja. Es ist, als ob du ein Kochbuch kaufst und es verstaubt und du wendest es niemals an. Das ist für mich so der Ausdruck. Und du hast ja gefragt, warum ist das so? Warum ist das so? Also ich denke auf der einen Seite, die Menschen haben keinen Glauben an die Kraft des Gebetes. Es wird ihnen nicht demonstriert oder vorgelebt. Es fehlt auch ein Mentoring. Wenn ich nicht dran glaube, dann praktiziere ich es auch nicht. Ja? Aber wenn ich es glaube, dann bin ich unterwegs. Dann setze ich mich in Bewegung. So, das ist das eine. Das zweite, ich glaube, Gebet hat auch mit Disziplin zu tun. Und Disziplin ist schon eine herausfordernde Sache, ja. Speziell in einem medialen Zeitalter, wo wir so zugedröhnt sind mit Medien, mit Klängen, mit Akustik, mit Daten, mit Fakten. Es ist sehr, sehr schwierig, ja. Aber es erfordert eine Disziplin. Also wenn ich sage, ich möchte eine Goldmedaille im Langlauf kriegen, und ich sitze die ganze Zeit auf der Couch und futter meine Chips, wird nichts passieren. Und das ist im Geistlichen genauso, ja. Und dann auf einmal ist plötzlich die Mutter krank, Krebs im Endstadium, und dann fangen wir an zu beten und dann sagen wir, es funktioniert wieder nicht, ja. So, das ist ein Problem. Mhm. Ja, wir müssen verstehen, es braucht Disziplin. Und der dritte Grund ist, glaube ich, folgender. Was wir häufig nicht verstehen, ist, dass die Dinge bewegt werden durch Menschen, dass der Himmel ein Stück weit runtergeholt wird durch Menschen, die beten. Also es gab mal einen Mann, John Wesley, und der hat Folgendes gesagt. Der hat gesagt, ohne Gott kann der Mensch nichts tun. Wir reden von dieser überdimensionalen Ebene des Einwirkens Gottes, ja. Ohne Gott kann der Mensch nichts tun. Aber ohne den Menschen will Gott nichts tun. So, das drückt ja aus, da ist ja eine Verbindung, eine Partnerschaft, eine Freundschaft, ein gemeinsames Unterwegssein. Und das öffnet den Himmel. Also wenn ihr sagt, wie im Himmel, so auf Erden, ja, was im Himmel lösen werdet, wird auf der Erde gelöst sein und so weiter, dann zeigt das an, es gibt Bereiche im Himmel, die werden gar nicht runtergeholt, aus dem einfachen Grund, weil da gar nicht gebetet wird. Ja, man hat Daten und Fakten, aber man hat nicht die Disziplin, sich da rein zu bewegen ins Gebet. Also das eine Problem ist die Bequemlichkeit. Ja. Und ich glaube, die Bequemlichkeit rührt aber auch daher, dass man nicht so richtig verstanden hat, was eigentlich passiert. Und ich glaube, wenn wir irgendwann mal vor Jesus stehen und dann irgendwie so einen Rückblick kriegen, dass wir dann richtig verstehen, was Gebet eigentlich freigeschaltet hat oder was es freigeschaltet hätte. Und dass man sich wirklich denkt, boah, hätte ich das gewusst, dass der Lauf der Dinge wirklich verändert wird, dass man diese göttlichen Pläne auf die Erde holen kann durch Gebet. Hätte ich viel mehr gebetet, wäre ich morgens früher aufgestanden, abends später schlafen gegangen, hätte auf dem Weg zur Arbeit gebetet, in Sprachen gebetet, während ich am Computer tippe, wie auch immer, dass man das kann. Aber ich glaube, dass das so wichtig ist und dass wir das irgendwann erkennen werden und dass es halt wirklich von Vorteil ist, wenn wir das früher schon verstehen. Und auch wie du auch gesagt hast, Jesus hat ja gesagt, wie im Himmel, so auf Erden. Das heißt, wir haben ja auch das Vaterunser gelernt von Jesus, wie wir beten sollen. Und wenn es heißt, wie im Himmel, so auf Erden, dann heißt es ja auch, nicht automatisch werden Gottes Pläne auf der Erde freigeschaltet. Sehen wir auch, wenn wir in diese Welt schauen, wie viel Dunkelheit da ist, da sehen wir, dass da ganz, ganz oft Gottes Pläne nicht freigeschaltet sind. Das heißt, wir haben die Aufgabe und wir haben die Pflicht, auch diese Dinge runterzubeten. Jesus verbringt viel Zeit im Gebet, bevor er dann einfach startet mit den Heilungen praktisch. Wie machst du das? Wie bereitest du dich vor? Also nochmal, der Gedanke ist ja, dass das Gebet ist eine Lizenz, was eine himmlische Intervention freischaltet. Und wenn ich verstehe, dass das ein Mandat ist, was ich ergreifen kann, dann gehe ich da richtig rein. Und Jesus ist mein Role Model. Also er macht das vor, wie es zu laufen hat. Und ich bin genauso ähnlich gestrickt. Also wenn ich zum Beispiel merke, es geht um das Übernatürliche, da kann ein Mensch nicht viel bieten. Ja, ich habe meine eigenen Ressourcen, meine Gaben, meine Fähigkeiten, meine Talente, das hat jeder Mensch. Aber wenn es um das Übernatürliche geht, zum Beispiel einen Heilungsgottesdienst durchführen, dann brauche ich mehr. Da brauchen wir einen göttlichen Punch. Ja, du brauchst einfach Gottes Über auf dem Natürlichen, was das Übernatürliche ermöglicht. Und da nehme ich mir Zeiten zum Gebet. Also häufig haben Leute gefragt, Andreas, wie kommt es denn, dass Menschen geheilt werden in den Veranstaltungen? Wie kommt es, dass da mehr Menschen zum Glauben kommen? Ich sage, frag meine Frau. Wenn du meine Frau fragst, sie wird dir sagen, er ist in der Woche davor viel im Gebet. Er ist unterwegs. Wenn das Wetter gut ist, bin ich auf den Feldern und bete an einsamen Orten, ähnlich wie Jesus. Ich verrate es jetzt mal. Und ich bin, oder auch abends, ich schaue, dass ich einfach Zeiten habe, wo ich alleine mit Gott bin. Im Gebet. Es ist Freundschaft. Es ist nicht nur Gott, ich bitte dich, hilf mir, greif ein, das Kind ist wieder in den Brunnen gefallen. Nein, all diese Gebete werden auch gesprochen, aber es ist wirklich ein Austausch. Es ist ein sich füllen lassen von seiner Gegenwart und vieles, vieles mehr. Und das ist, denke ich, der Rückhalt. Also das, was wirklich im Verborgenen passiert, bewirkt etwas in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist noch dieses Verständnis, dass du ihn brauchst, dass du von ihm abhängig bist. Absolut. Und dass es halt nicht im Alleingang funktioniert, sondern nur mit ihm. Und dass da einfach diese Abhängigkeit, die wächst und das Verständnis nimmt nicht ab. Werden auch mehr Heilungen passieren, sondern das Verständnis nimmt wahrscheinlich eher noch zu. Es nimmt zu, dass du weißt, dass du es nicht kannst. Ja. Und dass es wirklich seine Präsenz ist, die es macht, und die brauchen wir dann. Spielt da Fasten eigentlich auch eine Rolle? Ja, Fasten ist ja eine wichtige Sache. Jesus hat ja betont, Gebet und Fasten. Also für mich war es klar, als ich den Heilungsdienst begann, also als ich vernommen habe, Andreas, führe monatliche Heilungsveranstaltungen durch, da bin ich in einen Fastenmodus auch reingegangen. Das heißt, ich habe die Woche bevor dem Heilungsgottesdienst jeden Tag nur eine Mahlzeit genommen. Das ist jetzt kein Vollfasten, aber ich habe einmal am Tag einen Salat gegessen, so habe ich es in der Anfangszeit gemacht. Und, und wenn mein Magen geknurrt hat, war das einfach Gott. Das Knurren ist einfach ein Verlangen. Ich habe einen Hunger nach mehr von dir. Ich will mehr von deiner Gegenwart sehen. Ich möchte mehr von deiner Präsenz erleben. Das ist, denke ich, der zentrale Schlüssel beim Fasten. Und ich habe auch gemerkt, dass das Fasten erstmal etwas in mir verändert. Ja. Und auch, dass Fasten gar nicht immer so einfach ist. Ja. Aber es bringt krönende Resultate, weil es ist ein zusätzlicher Punch oder es ist ein Boost für deine Gebete, dass da mehr passiert. Und wie gesagt, es war die Vorbereitung vor dem ersten offiziellen Heilungsgottesdienst. Und das Ergebnis war grandios, weil ich würde mal sagen, es hat eine richtige Explosion, Heilungsexplosion gegeben. Und daraufhin habe ich das erstmal weiter praktiziert. All die nächsten Heilungsgottesdienste, die dann gefolgt sind, erstmal war das Fasten und Gebet ein Schlüssel. Ich habe auch einmal erlebt, in der ersten Gemeinde, die wir gegründet haben in Frankfurt, wir waren so nach einem Jahr, anderthalb Jahren, hatten wir 150 Leute, die kamen. Und wir hatten den Eindruck, Mensch, im zweiten Jahr sollten wir 300 Personen erreichen oder 300 sollten dazugehören. Und das Jahr war schon fast dreiviertel vorbei, also es waren nur noch 2 Monate. Und dann von einer Verdopplung keine Spur. Wir waren und blieben bei 150 in dieser Barriere, Zahnbarriere hängen. Und ein Freund von mir damals, Rudi Pinke und ich, wir sind dann 14 Tage ins Gebet gegangen. Das sind 300 Stunden. Und ich habe ein Schild auf den Kühlschrank geklebt. 300, nicht dran gehen, ja, in den Kühlschrank. 300 Stunden haben wir gebetet und gefastet und Gott gesucht. Und das Wunder ist definitiv passiert. Innerhalb von 6 Wochen hat sich die Gemeinde verdoppelt. Und keiner konnte sich erklären, wo kommen die Leute alle her. Ja, es war keine Gemeinde kollabiert, plötzlich irgendwie Transferwachstum. Es ist einfach, es war übernatürlich. Das hat mir gezeigt, da ist eine immense Kraft im Beten und im Fasten. Ja. Und inzwischen habe ich mich mal auseinandergesetzt mit Diensten, die wirklich hocheffektiv sind, sagen wir mal, in dieser Ebene des Übernatürlichen. Und überall wird gebetet und gefastet. Also da spielt das Gebet eine größere Rolle wie sonst. Ich finde, du hast jetzt gerade zum Fasten ganz viele wichtige Sachen gesagt. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen reingehen. Also zum einen hast du gesagt, dass was du beim Fasten gesagt hast, Gott, ich will mehr von dir sehen. Also es war nicht nur, Gott, ich will, dass du da heilst, sondern, also es ist nicht so ein Erpressen, Gott, ich mache das, dafür machst du das, ne? Sondern es ist der Fokus mehr von dir. Ne? Also es ist auch diese Beziehung, ne? Also dass man einfach fasten kann, nicht nur, Gott, ich will jetzt einen Ehemann, Gott, ich will jetzt das und das, sondern Gott, ich will mehr von dir. Ja? Ja. Ich glaube, dass das ein wichtiger Punkt ist. Und dann hast du gesagt, dass du auch gemerkt hast, als du gefastet hast, dass sich etwas in dir verändert hat. Ja? Und dass es nicht ganz leicht ist. Und ich glaube, gerade dieses, dass es nicht leicht ist, aber es verändert was in dir, das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel. Weil ich verstehe Fasten teilweise häufig auch so, dass es im Kleinen oder in der intensiven Phase etwas ist, was wir in unserem ganzen Leben lernen dürfen. Nämlich nicht immer nur schauen nach unseren Bedürfnissen, nach meinem Hunger, meinem fleischlichen Bedürfnis, was ich jetzt gerade habe, sondern dass ich sage, ich richte mich auf dich aus, Gott. Ne, das packe ich zur Seite, das ist jetzt ein Opfer, ich schaue auf dich, dein Wille vor meinem Willen. Und dass das in einer Fastenphase, eine intensive Phase ist, in der wir das lernen dürfen, was wir in unserem ganzen Leben dann lernen dürfen, dass es uns verändert. Ja? Und dass wir aber auch geistlich empfänglicher dann sind. Ja? Also ich habe den Eindruck, wenn ich mehr faste, dass sich da irgendwie auch was verändert, dass ich zum Beispiel Gott leichter höre oder dass die Nähe gefühlt größer ist. Ja? Also das, was wir investieren, da kommt auch was zurück. Ja? Ja. Also das finde ich total. Das ist ja wie in jeder Beziehung. Also jede Beziehung lebt ja davon, dass jemand einen Preis bezahlt. Es gibt ja nichts umsonst. Wenn ich zu meiner Frau immer noch komme und sage, gib oder hilf mir oder mach oder sowas, das wird nicht funktionieren, sondern es ist wirklich ein Miteinander und auch mal zu fragen, Gott, wie geht's dir? Was bewegt dich? Was sind deine Pläne? Oder trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Und wenn wir diese Dinge im Gebet und Fasten einkleiden, dann wird der Segen Gottes sowieso drauf sein. Ja, so gut. Also wenn ich nur einen Freund anrufe einmal im Jahr, weil er der Schuh drückt, ist das keine Beziehung. Das ist keine Beziehung. Und das muss ich auch mehr machen. Einfach dieses Fragen, Gott, wie geht's dir? Was ist auf deinem Herzen? Ne? Also nicht so eine einseitige Beziehung, wo es immer nur um mich geht und um meine Bedürfnisse, nämlich, dass man wirklich sich ausrichtet, okay, Gott, was ist dein Wille? Wie geht's dir? Was ist dir wichtig? Also wir haben ja darüber gesprochen, dass wenn man praktisch mehr betet, dass man auch mehr zurückbekommt. gab es auch Phasen, wo du praktisch den Umkehrschluss festgestellt hast? Das heißt, dass du weniger gebetet hast und dass der Output auch geringer war oder dass dein Gebetsleben auch mal nicht ganz so perfekt war? Auf jeden Fall. Meine Erfahrung ist, je mehr Gebet da ist, umso mehr geistliche Ergebnisse werden da sein. Umso mehr Gottes Über auf dem Natürlichen wird sichtbar sein, also das Übernatürliche. Je weniger ich bete, umso weniger ist es vorhanden. Ja, und das ist natürlich schon ein Indiz dafür, mehr zu beten. Es gab Phasen, wo ich dann noch weniger gebetet habe und dann hatte ich plötzlich das Gefühl, die Hölle hat Ausgang. Das ist alles so massiv. Alle die Attacken werden heftiger und dann bin ich wieder mehr eingestiegen ins vermehrte Gebet und dann sind diese Schwierigkeiten, diese Herausforderungen wieder zurückgegangen. Und ich glaube einfach, dass Gebet immer umkämpft ist, weil der Feind wird am stärksten dort kämpfen, wo für ihn am meisten auf dem Spiel steht. Und eine gebetende Gemeinde ist eine siegreiche Gemeinde und eine Gemeinde, die nicht betet, ist halt eine Gemeinde, die leicht einzunehmen ist, die leicht überwindbar ist. Und von daher ist das Gebet so wichtig. Mhm. Und Dienste erlassen Federn, werden schwächer, weil nicht gebetet wird. Mhm. Oder verschwinden auch. Das heißt, es ist auch so wichtig, dass sich Gebetsgruppen bilden, die beispielsweise für die Pastoren beten, für die Leitung, für den Kinderdienst, ne? Weil das ist ja auch, also nicht nur, dass man für seine Belange betet, ne? Oder für seinen Dienst, sondern dass man auch den Fokus hat, okay, ich bete für meinen Pastor, ne? Ich bete für die Gemeinde. Und deswegen dass man auch sich da committet, ne? Genau, und deswegen auch diese Gebetskultur. Wir haben ja am Anfang gesagt, ja, warum beten wird in Gemeinden so wenig gebetet? Ja, das ist die Herausforderung. Also wir müssen eine Kultur des Betens etablieren. Und wenn der Gebetslevel steigt, werden die geistlichen Durchbrüche auch richtig beeindruckend sein. Motiviert einen dann, noch mehr zu beten. Absolut. Und dann sieht man noch mehr und dann wird es noch mehr motiviert und dann knallt es aber, rappelt es im Karton oder wie du sagst. Ne? Also ja, ich glaube, ich hoffe einfach, also ich habe wirklich total Feuer gefangen fürs Gebet. Ne? Und dieses Feuer, das lodert, aber trotzdem gehört da auch immer dieser Disziplinaspekt dazu. Ne? Man muss sich dann auch überwinden, feste Zeiten machen, wo man sich einfach committet. Ja. Aber ich hoffe einfach, dass das auch jetzt hier bei dir so übertragen wird, dass du motiviert wirst, weil der Lauf der Dinge kann verändert werden, wenn wir uns einfach mit Gott eins machen, wenn wir das, was er geplant hat, runterbeten, weil Gott wünscht sich das, dass wir wirklich mit ihm zusammen agieren, dass er möchte die Dinge durch uns machen. Ja. Und ich glaube, das ist totales Vorrecht. Das soll gar kein Druck sein, dass man immer sagt, du, das ist jetzt ein Druck, dass wir beten müssen. Es ist ein Vorrecht. Es ist begeisternd. Gott möchte so viel machen und er will uns kleine Menschen benutzen, dass wir mit ihm zusammenarbeiten und dass er so viel Wundervolles freischaltet. Und ich glaube, da dürfen wir uns freuen, dass er das einfach machen möchte durch uns. Dass wir da auch eine bedeutende Rolle haben. Ja, und das ist wieder die Zusammenarbeit. Mhm. Ne? Ohne Gott kann der Mensch nichts tun, aber mit Gott. Gott will ohne den Menschen auch nichts tun. Ja. Und da ist ein Geheimnis drin. Ja. Und das ist jetzt verraten, dieses Geheimnis. Das ist verraten. Ja. Der Beziehungsaspekt ist dabei einfach total entscheidend. Aber wenn du jetzt sagst, ich habe noch gar keine Beziehung zu Jesus, aber ich möchte die Beziehung haben. Ich möchte die Beziehung haben zu dem, der allmächtig ist und der die Dinge freischalten möchte. Wann könntest du dich jetzt eins machen? Weil wie verbinden wir uns mit Gebet? Und du könntest einfach im Herzen ein Gebet mitsprechen oder es auch einfach wiederholen, wenn du sagst, ich sage jetzt ja zu Jesus, zu meinem Schöpfer und ich möchte eine Beziehung mit ihm starten. Wärst du so nett, ein Gebet zu sprechen? Können wir gerne machen. Und das ist der Startschuss. Das ist quasi wie ein Bündnis oder eine Partnerschaft, die jetzt gestartet wird, wenn wir Gott einladen, Teil unseres Lebens zu werden, den dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Ich spreche vor und du kannst es nachsprechen, sie können es nachsprechen. Jesus, ich lade dich ein, komm in mein Leben, vergib mir all meine Schuld. Ich starte heute durch mit dir und trete in die Partnerschaft, in diese Bündnispartnerschaft und Freundschaft mit dir. Heiliger Geist, komm und erfüll mich, inspiriere mich und leite mich. Ich bekenne mit meinem Mund vor der sichtbaren und der unsichtbaren Welt, dass ich meinen Bund mit dem dreieinigen Gott geschlossen habe, mit dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist. Amen. Amen. Amen. So, wenn du jetzt dieses Gebet mitgesprochen hast, dann wollen wir dir gratulieren. Es heißt, im Himmel ist eine Party für jede Tochter, für jeden Sohn, der zum Vater zurückkommt. Das ist die beste Entscheidung. Das ist die einzige wirkliche zentrale Entscheidung, die du im Leben treffen kannst und die du jetzt getroffen hast. Und da möchten wir dir gratulieren. Das ist einfach wundervoll. Absolut. Und dir möchte ich danken für dieses super Gespräch. Danke, vielen, vielen dass ich wieder dabei sein konnte. Ja, danke, dass du dabei warst. Einfach super auf deinem Kanal ab und zu mal dabei zu sein. Danke, ja. Danke. Okay. Das ist total schön. Und ja, wenn dir das gefallen hat, teile gerne dieses Video. Das hilft einfach, die beste Botschaft, nämlich die Botschaft vom Evangelium, weiter zu verbreiten. Und ja, schalt einfach wieder ein. Sei gesegnet. Bis dann. Free audio post-production by Alphonic.com.